Wir kommen schon zu unserem zweitletzten Lied. Ja, ihr habt im ersten Lied gelernt, Mitleid. Wir kommen schon zu unserem zweitletzten Lied. Wir sind auch so traurig wie ihr. Und es ist eigentlich ein recht aktuelles Thema, und zwar heisst Sandmann im Wind. Und ich bin heute mit dem Velo vom Arbeiten heimgefahren. Und es war recht windig. Also, Sandmann im Wind. Das Lied habe ich übrigens mal im Emmental von ein paar Hippies gespielt, die nur Berndeutsch verstehen. Und ich bin da mit meinem St. Galler, Thurgau, Mischmasch, irgendetwas. Und irgendwie ist nach dem Konzert einer gekommen und gefragt, weißt du genau, was er gerade im Lied? Naja, irgendwelche Grenzen zwischen uns, glaube ich. Die Möglichkeit werden wir nutzen, um Gino Danke zu sagen. Wo uns eingeladen hat. Es hat mega feine Risotto gegeben. Mm. Und ich würde fast meine Freundin verlaufen da. Stimmt nicht. Erst grad habe ich noch im Sandkasten gespielt und jetzt hat mein Leben wieder mal verluftet wie ein Sandmann im Wind. Das Leben holt mich immer wieder auf den Boden zurück und das Leben musst du geniessen wie ein guter. Wie ein guter Wein oder Risotto. Ja, ich sehe mich auf dem alten Bild und jetzt schaue ich es jeden Morgen an und ich muss lachen. Weil ich denke, ich bleib für immer jung und wild und jetzt werde ich älter und ich renne am Leben hinein wie ein Sandmann im Wind. So fühle ich mich wie ein Sandmann im Wind. So fühle ich mich. Ja, ich sehe mich auf dem alten Bild und jetzt schaue ich es jeden Morgen an und ich muss lachen und brüllen, wenn ich es sehe. Ja, wenn du lachst, bist du traurig und bist traurig, dann lachst du, aber das Herz schlägt immer noch gleich. Und der Wind, er treibt mich davon. Und ich singe dir Songs, sag, das ist das Leben. Du wachst auf am Morgen, wo hingehst. Wo hingehst heute Nacht, wie ein Sandmann im Wind. So fühle ich mich. Wie ein Sandmann im Wind, so fühle ich Merci vielmals. Sandman Experience. Der Dominik Beck an der Gitarre. Der Miro Viazzoli am Bass. Der Flavio Viazzoli am Schlagzeug. Und der Paddy an der Gitarre und am Gesang.